dann soll mein Leben ein sein, gerade so wie ich, so wie ich, oh wie ich. Hat mich mehr gekränkt, gekränkt. Hab die Wänder wieder geben, war ja nicht geschenkt. So wie du, oh die, Iluppi, Iluppi, ha, ha, ha. Oh die, Iluppi, Iluppi, ha, ha, ha. Oh die, Iluppi, Iluppi, ha, ha, ha. Oh die, Oh, yeah.